Es ist 6 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Sebastian Ehl. Guten Morgen. Mal ebenso jetzt in die Rolle des Koalitionspartners zu gehen, das wird mit der SPD nicht gelingen. Bundesaußenminister Gabriel von der SPD bittet um Zeit. Gabriel sagte am Abend im ZDF, keiner dürfe erwarten, dass es mit der Regierungsbildung schnell gehe. Zu dem Zeitpunkt saßen die Parteichefs von CDU, CSU und SPD bei Bundespräsident Steinmeier, um auszuloten, ob sie erneut eine große Koalition bilden könnten. Katrin Brandt, WDR Berlin. Sigmar Gabriel nimmt das Tempo raus. Union, FDP und Grüne hätten für ihre Jamaika-Sondierungen Wochen gebraucht. Da bitte er um ein bisschen Verständnis, dass jetzt nicht der Druck bei der SPD liege. Nun müsse die Union zeigen, was sie wolle, so Gabriel weiter. Angela Merkel, Horst Seehofer und Martin Schulz verließen Schloss Bellevue anschließend, ohne sich zu äußern. Sie wollen heute am Vormittag ihre Parteigremien informieren. In Argentinien hat die Marine die Hoffnung aufgegeben, die Besatzung des verschollenen U-Boots noch lebend zu finden. Damit wurden die 44 Seeleute auf der San Juan praktisch für tot erklärt. Mehr als 2 Wochen, nachdem der Kontakt abgebrochen war. Ein Sprecher der Marine sagte, es sei nicht mehr möglich, jemanden zu retten. Ivo Maroschek, WDR Buenos Aires. Von jetzt an gehe es nicht mehr um die Rettung der Besatzung, sondern nur noch darum, das U-Boot auf dem Meeresgrund zu orten. Die Angehörigen der Seeleute erheben schwere Vorwürfe gegen die Marineführung. Das Militär habe sie angelogen und ihnen vieles verschwiegen. So habe die Armee erst nach einer Woche zugegeben, dass die San Juan in ihrem letzten Funkspruch einen Kurzschluss und einen Schwelbrand im Bereich der Bugbatterien gemeldet hatte. Offensichtlich war Wasser durch den Schnorchel in das Bootsinnere eingedrungen und hatte den Kurzschluss ausgelöst. Rund 3 Stunden später registrierten Unterwassermikrofone im Südatlantik eine schwere Explosion. Jetzt weitere Meldungen im Überblick. Ein Richter in Madrid befragt heute frühere Minister der katalanischen Regionalregierung, die seit Anfang des Monats in Untersuchungshaft sitzen. Die Politiker haben um ihre Freilassung gebeten, damit sie sich am Wahlkampf für die Neuwahlen in Katalonien kurz vor Weihnachten beteiligen können. Den 8 Ex-Ministern werden Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen. Papst Franziskus will bei seinem Besuch in Bangladesch heute Rohingya-Flüchtlinge treffen. Mehr als 600.000 Angehörige der muslimischen Minderheit sind seit August aus Myanmar ins Nachbarland Bangladesch geflohen. Der Papst steht in der Kritik, weil er bei seinem Besuch in Myanmar die Gewalt gegen die Rohingya nicht direkt angesprochen hatte. In Moskau werden am Nachmittag die Vorrundengruppen für die Fußball-Weltmeisterschaft ausgelost. Titelverteidiger Deutschland kann unter anderem auf Spanien oder England treffen, nicht aber auf Gastgeber Russland oder Top-Mannschaften wie Brasilien, Argentinien oder Frankreich. Die Fußball-WM in Russland beginnt am 14. Juni nächsten Jahres. WDR aktuell. Aus der Region. Auf der Autobahn 2 bei Porta Westfalica hat es gestern Abend einen schweren Lasterunfall gegeben. Verletzt wurde niemand. Wegen der Bergungsarbeiten ist die Strecke in Fahrtrichtung Hannover aber wohl noch länger gesperrt. Oliver Jürgens, WDR Bielefeld. Bei einem mit Kunststoffgranulat beladenen polnischen Sattelzug war ein Reifen geplatzt. Der Fahrer parkte den LKW auf dem Seitenstreifen und sicherte ihn ab. Dennoch prallte ein zweiter Lastwagen mit dem abgestellten LKW zusammen, riss die Plane seitlich auf und damit auch die Säcke mit dem Granulat. Außerdem wurde ein Dieseltank aufgerissen. Der Kraftstoff floss auf die Fahrbahn. 2 weitere LKW fuhren in die Trümmer. Seit mehreren Stunden reinigen die Helfer nun schon die Autobahn. Die Polizei schätzt, dass die Räumungsarbeiten auf der A2 bei Porta Westfalica auch noch den Berufsverkehr beeinträchtigen. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Fast überall ist es heute dicht bewölkt. Vereinzelt gibt es Schauer oder auch ein bisschen Schnee. Die Sonne lässt sich am häufigsten vom Niederrhein übers Ruhrgebiet bis zum Münsterland blicken. Das Ganze bei Höchsttemperaturen von 3 Grad in Lippstadt. Bottrop und Hürth können 4 Grad schaffen. Morgen soll es überwiegend trocken, aber auch neblig sein. Dazu maximal 3 Grad. In höheren Lagen ist auch leichter Frost möglich. Und der Sonntag sieht ziemlich verregnet aus mit maximal 7 Grad, aber wieder ein kleines bisschen milder. Das war WDR aktuell. Und dann ist WDR 4 zur Stelle. Einen schönen guten Morgen. Wir haben schon die ersten beiden Meldungen in der WDR 4 Verkehrslage. Guten Morgen. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. Hier kommt die A2 Dortmund Richtung Hannover. Sie ist zwischen Porta Westfalica und Veltheim wegen Bergungsarbeiten voraussichtlich bis 8 Uhr gesperrt. Im Moment gibt es hier 4 Kilometer Stau. Unsere Empfehlung, weichen Sie bereits ab dem Kreuz Bad Oeynhausen weiträumig aus. Und die A57 Nimwegen Richtung Krefeld ist zwischen Mörs-Hülstonk und dem Kreuz Mörs nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen ebenfalls gesperrt. Zurzeit 6 Kilometer Stau ab dem Kreuz Kamp-Lindfort. WDR 4. WDR 4. Mein Morgen. Mit Stefan Verhasselt und Katrin Brackmann. Einen schönen guten Morgen, Nordrhein-Westfalen. Am 1. Dezember, der Winter ist da. Einmal meteorologisch, dann bei uns im WDR4-Studio auch adventskalendarisch. Ja, Stefan und ich haben ja gestern den offiziellen WDR4-Studio-Adventskalender gebastelt. Ja. Stefan hat vor allem die Inhalte getestet. Ja, genau. Heute wird das erste Türchen hier geöffnet. Was steckt hinter unserem Türchen Nummer 1 und was steckt hinter Ihrem Türchen Nummer 1, wenn Sie zu Hause einen Adventskalender haben? Bei mir war was Leckeres heute Morgen. Ach. Posten Sie es doch auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns. WDR 4, meine Lieblingshits. Für das Ruhrgebiet und das Rheinland. See the circles we spin, taking our chances on where we begin. Up above, the rain is falling on me. Life is for living, and living is free. You to me are like the sun in the sky. See how you fly, you have wings of your own. You and me, our love will last without end. Ride with the wind, won't you follow me home? Vier. Meine Lieblingshits. If everybody had an ocean across the USA, then everybody be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Huarache sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA. gonna take real soon. Ooh, we're waxing down our surfboard. We can't wait for June. Ooh, we'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're surfing, surfing USA. Ooh, and anchor bees and swans, inside, outside, USA. Pacific Palisades, inside. Everybody's gone surfing, surfing USA. Das passt ja richtig zum Wetter. Also absolut. Kann man sich warme Gedanken machen. Die Beach Boys surfen USA. 6:11 WDR 4. Ein echter Winterstart ist das heute Morgen bei uns in London. Falls Sie gerade wach geworden sind, es regnet doch ein bisschen, aber es sind nur 2 Grad. Ein bisschen entspannter könnten Sie heute früh in den Tag starten, weil dann geht es ruhig auf unseren Straßen zu. Genau, heute öffnen wir ja das erste Türchen an unserem Adventskalender. Und am Sonntag ist der erste Advent. Und ich glaube ja, da suchen die Ersten schon ihren Weihnachtsbaum aus. Das kann ja entspannter sein. Das kann auch entspannter sein. Und bis zum Weihnachtsfest kann ja auch noch viel passieren, wenn so ein Baum jetzt beispielsweise ab dem ersten Advents da steht. Von Rieseln bis Umfallen. War das bei euch mal so? Ja, Rums hat's gemacht. Rums. Kullernde Kugeln, die dann runterfallen und plumps kaputt sind, bis hin zur Spitze, die dann wieder schief ist. Erzählen Sie uns doch Ihre lustige Weihnachtsbaumgeschichte. Was ist Ihnen mit Ihrem Baum passiert? Haben Sie Ihren Mann schon mal wieder mit dem Baum zurück zum Umtauschen geschickt? Soll ja alles schon da gewesen sein. 0800 5678 444. Rufen Sie Stefan und mich an mit Ihrer Weihnachtsbaumgeschichte. 0800 5678 444. Summer nights, when the moon shines bright, feeling love forever. And the heat is on, when the daylight's gone, still happy together. There's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Fly on the wings. Time goes by, there's a lot to try, and I'm feeling lucky. In the softest sand, smiling hand in hand, love is all around me. There's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Fly on the wind. Fly, baby, fly, reach in the stars above, touching the sky. Fly on the wings of love, fly, baby, fly. Reaching the stars above, touching the sky. In die 70er. Da, da, da, da, da. WDR 4. Meine Lieblingshits. Hat sie aber alles gegeben. Tina Charles, I Love to Love, 6 Uhr und 19 Minuten, WDR 4 am Freitag. Wir sind auf dem Weg ins Wochenende. Und wie immer freitags gibt es bei uns eine neue Folge der WDR 4 Eindeutscher. Auch heute haben sie keine Kosten und Mühen gescheut und gnadenlos einen Pop-Hit eingedeutscht, bis er passt. Bitte hören Sie selbst. Take that, nimm das, also back for good, zurück für gut. Was immer ich sag, was immer ich tat, ich tat's nicht meinen. Will dich nur zurück für gut. Will dich zurück, will dich zurück, will dich zurück für gut. Wenn immer ich bin falsch, sag mir nur das Lied, ich werde es singen. Du wirst recht sein und verstanden. Will dich zurück, will dich zurück, will dich zurück für gut. Die WDR 4 Eindeutscher, heute die eingedeutschte Version von Take That Back for Good. Jetzt schon in voller Länge im Netz, falls Sie sagen, das möchte ich nochmal hören. WDR4.de. Im Sturz durch Raum und Zeit, Richtung Unendlichkeit.

lasciata io non saprei la storia infinita con te, che sei diventata la mia re di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te e un briciolo di pazzia, ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti cantai, fu subito brivido, sì. Ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere perché lavoro di cuore, lo sai. Cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che immensa quando vuoi, grazie di esistere. Com'è che non passa con gli anni miei la voglia infinita di te? Cos'è quel mistero che ancora sei, che porto qui dentro di me? Saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però. Lavoro di voce, lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, grazie di esistere. Kennen Sie das? Sind Ihre WDR4-Lieblingshits auch immer verrauscht? Dann steigen Sie jetzt um auf DAB+, das digitale Radio der Zukunft. Kristallklarer Sound, kein Rauschen, mehr Programmvielfalt und mehr Service auf dem Display. Gewinnen Sie mit WDR 4 ein DAB Plus Radio und wechseln Sie ins digitale Zeitalter. Machen Sie jetzt mit auf wdr4.de. WDR aktuell. Um 6.30 Uhr mit Sebastian Ehl. Guten Morgen. Bundespräsident Steinmeier hat am späten Abend die Möglichkeiten einer Regierungsbildung ausgelotet. Er empfing die Spitzen von CDU, CSU und SPD. Erstmals seit der Bundestagswahl im September haben die Parteichefs über eine Neuauflage der Großen Koalition gesprochen und über eine mögliche Minderheitsregierung. Inhalte des Treffens wurden nicht bekannt. Deutschland schränkt seine diplomatischen Beziehungen zu Nordkorea ein, als Reaktion auf den jüngsten Raketentest des asiatischen Landes. Außenminister Gabriel kündigte an, einen deutschen Diplomaten abzuziehen. Anders als von den USA gefordert, soll der deutsche Botschafter aber in Nordkorea bleiben. In Argentinien hat die Marine die Hoffnung aufgegeben, die Besatzung des verschollenen U-Boots noch lebend zu finden. Damit wurden die 44 Seeleute auf der San Juan praktisch für tot erklärt, mehr als zwei Wochen nachdem der Kontakt abgebrochen war. Turner Fabian Hambüchen beendet endgültig seine Karriere. Der 30-Jährige kündigte an, dass das Finale der deutschen Turnliga am Wochenende sein letzter Wettkampf sein werde. Hambüchen hatte 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio Gold am Reck gewonnen. Das war WDR aktuell. Und hier ist WDR 4. Guten Morgen, Nordrhein-Westfalen. In der WDR 4 Verkehrslage stecken schon zwei Sperrungen drin. Guten Morgen und los geht's mit der ersten Sperrung. Die A2 Dortmund Richtung Hannover ist zwischen Porta Westfalica und Feldheim wegen Bergungsarbeiten voraussichtlich noch bis 8 Uhr gesperrt. Im Moment gibt's hier 4 Kilometer Stau. Unsere Empfehlung, weichen Sie bereits ab dem Kreuz Bad Oeynhausen weiträumig aus. A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf zwischen dem Sonnborner Kreuz und Hahn-Ost. 3 Kilometer Stau, mehr als 10 Minuten. Die A57 Nimwegen Richtung Krefeld ist zwischen Mörs-Hülsdonk und dem Kreuz Mörs nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gesperrt. Im Moment 6 Kilometer Stau ab dem Kreuz Kamp-Lindfort. A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Dormagen und dem Dreieck Neuss-Süd. Ein Unfall und 2 Kilometer Stau, es dauert mehr als 10 Minuten länger. Und A59 Dienstlaken Richtung Duisburg zwischen Duisburg-Marxloh und Duisburg-Ruhrort. 3 Kilometer stockender Verkehr, es dauert mehr als 10 Minuten länger. Und hier ist das WDR4-Wetter. Heute Morgen ist es auch wieder kalt und es kann auch wieder schneien, genau wie gestern. Ne? Zum Beispiel in Warburg, aktuell bei 0 Grad. Oder in Unna, da kann es bei plus einem Grad Schneeregen geben. Mhm. Und in Medebach, da sind Schneeflocken möglich bei minus einem Grad. Heute ist meteorologischer Winteranfang. Es ist der 1. Dezember. Und das kriegen wir beim Wetter haargenau so hin. Genau, meistens ist es nämlich stark bewölkt. Und es ziehen noch einzelne schwache Schnee-, Schneeregen- und Regenschauer durch. Vor allem aber vom Niederrhein und Münsterland bis zum Ruhrgebiet kann sich auch mal ab und zu die Sonne zeigen heute. Auf den Bergen kann es glatt sein, also vorsichtig fahren. Temperaturen heute so 1 bis 4 Grad und auf den Bergen minus 3 bis 0 Grad. Ja, dann gucken wir doch mal aufs Wochenende. Viele wollen ja auf die Weihnachtsmärkte. Ja, morgen ist es noch recht kalt, da wird sich das lohnen. Neben einigen Wolken ist im Verlauf auch ab und zu mal wieder die Sonne möglich. Am Sonntag fällt erst teilweise Schnee, dann Regen und es wird milder. Katrin und Stefan sind hier. Wir wünschen einen schönen Freitag. Guten Morgen. WDR 4. Mein Radio für Nordrhein-Westfalen. It's over, so it's WDR 4. Der Applaus ist längst vorbei und dein Herz schwer wie Blei. Jeder redet auf dich ein, trotzdem bist du so allein. Und du siehst so traurig aus, komm in meinen Arm, lass es raus. Glaub mir, ich war, wo du bist und weiß, was es mit dir macht. Doch wenn du lachst, kann ich es sehen. Ich seh dich mit all deinen Farben und deinen Namen hinter dir. Stolz und deine Wut, dein großes Herz, dein Löwenmut. Ich liebe deine Art zu gehen und deine Art, mich anzusehen. Wie du deinen Kopf zur Seite legst, immer siehst, wie es mir geht. Du weißt, wo immer wir auch sind, dass ich dein Zuhause bin. Und was das mit mir macht, wenn du jetzt lachst, seh. Alles so gewollt, den ganzen Terror und das Gold. Ich habe nie was so gewollt. Kippefell, Sarah Connor. Bitte was? Kippefell, Gänsehaut. Ach, oh Gott. Ja, passt ja noch zur Jahreszeit. Wie schön du bist, wunderbarer Song bei WDR 4. Um 6.39 Uhr, es ist Freitag. Auf dem Weg ins erste Adventswochenende sind wir mit Winteranfang und erstem Tannenbaumkauf. Und wir haben mal im Sauerland gefragt, was muss eigentlich so ein Weihnachtsbaum für Sie haben? Also muss er groß sein, mit gerader Spitze? Oder reicht es Ihnen schon, wenn der Weihnachtsbaum überhaupt Nadeln hat? Edeltanne, das ist für mich der ideale Baum. Klein, mittelmäßig, grün, das war's eigentlich. Das ist ein ganz normaler Weihnachtsbaum. Nordmanntanne, Blaufichte oder was haben wir noch, Nobilis, kann alles da rein. Aus dem Sauerland beim Schwager aus dem Garten. Groß, unheimlich wuschig und relativ breit. Das ist für mich der ideale Weihnachtsbaum. Die ganz normale Fichte, weil ich das von Kindheit so gewohnt bin und weil es auch am günstigsten ist. Wir haben immer einen ziemlich großen und der soll auch ziemlich groß sein und schön gewachsen und schön geschmückt. Weißt du gerade, er darf ruhig zwei Spitzen haben oder ein bisschen krumm sein. Da bin ich tolerant. Der ideale Weihnachtsbaum, nicht allzu groß und möglichst gerade. Ja, die Sauerländer sind ziemlich eigen mit den Weihnachtsbäumen. Deswegen hat er auch jeder einen eigenen, ne? Ja, weil die so eigen sind beim Weihnachtsbaum. Heute dreht sich bei WDR 4 alles rund um den Weihnachtsbaum. Was rede ich eigentlich? Dreh dich doch nochmal um und dann fängst du nochmal an. Wissen Sie was? Ich höre auf zu reden. Erzählen Sie uns doch am besten Ihre lustigste Geschichte rund um Ihren Weihnachtsbaum, was Sie da schon mal erlebt haben. 0800 5678 dreimal die 4. Rufen Sie Katrin und mich an. Wir freuen uns auch über Ihre schöne, lustige Weihnachtsbaum-Story. WDR 4. Mein Radio für Nordrhein-Westfalen. I am just

die 80er. WDR 4, meine Lieblingshits. Genau, Rod Stewart, 56 Minuten. WDR 4, Promi Boulevard. Heute könnte die Entscheidung fallen, ob das Konzert von Ed Sheeran auf dem Flughafen Essen-Mülheim stattfindet oder abgesagt wird. Der Grund dafür sind zwei seltene Vogelarten, die durch das Konzert gestört werden könnten, nämlich der Steinschmätzer und die Feldlerche. Und für die könnte das Konzert des Superstars zu viel sein. Moment, Ed Sheeran. Wir sprechen ja von Ed Sheeran. Der macht ja immer ganz leise Musik. Also Sie wissen schon, so richtig leise Musik macht Ed Sheeran. I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Hörst du? Ganz leise. For me to come home. Aber auch leise Musik für 80.000 Fans, so viele Karten sind nämlich schon verkauft, ist offenbar ein bisschen viel für die Vögel, also zu laut. Eigentlich soll das Konzert ja am 22. Juli 2018 stattfinden. Bis heute soll jetzt ein Gutachten eines Biologen vorliegen, ob das jetzt geht oder nicht. Eines Biologen und vielleicht auch eines Ornithologen. Also hören wir vermutlich heute, wer am Flughafen Essen-Mülheim zwitschern darf. Ed Sheeran, ganz leise natürlich. Oder nach wie vor die Feldlerche. Ich fände ja beide gut. Also immer die Feldlerche und einmal auch Ed Sheeran, aber ich bin ja auch kein Biologe. Gut, von der Nicht-Biologin jetzt zu den Beckhams. Da gibt es im Moment auch nicht nur lauter leise Töne. Nee, da hat es im Gegenteil so richtig gekracht. Also ich meine, Victoria und David sind ja inzwischen seit 18 Jahren verheiratet und Victoria soll, so heißt es, noch immer rasend eifersüchtig sein, so sehr, dass es jetzt in London in einem Restaurant zu einem Riesenstreit zwischen den beiden gekommen ist, den alle Gäste schön mithören konnten. Oje, oje, so ein richtiger Fremdschämen-Moment. Und Hinhör-Moment. Also Grund für den Zoff soll sein, dass David ein bisschen zu viel Zeit mit einem Partygirl namens Lady Mary Chatteris verbracht hat. Und da ist Victoria Beckham zwischen Pasta und Pinot Grigio der Kragen geplatzt. Ein Gast hat erzählt, richtig laut wurde es, sie hat ihn richtig angezickt, bevor sie aus dem Restaurant gestürmt ist. Das klingt jetzt nicht so richtig nach Besinnung. Vor Weihnachtszeit. Zicken-Alarm und andere Promi-News bei uns im Netz wdr4.de. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely. So lonely. Living on my own. Hallo WDR 4, mein Name ist Guido Horn. Und ich möchte gerne mit Ihnen singen. Gildo hat euch lieb. WDR 4 und Gildo Horn laden Sie ein zum großen Mitsingkonzert. Schön, dass ihr hier seid. WDR 4 singt mit Gildo. Das schrill-schräge Mitsingkonzert. Live im April und Mai. So, ihr seid die Wees. Das wird ein ganz besonderes Konzert. Wir singen zusammen die WDR 4 Lieblingshits der 60er, der 70er und der 80er Jahre. Karten im Vorverkauf und alle Infos auf wdr4.de. Ich freue mich drauf. To do, I only want to do with you. I will always have a bed to sleep on, and there'll always be a side for you. To let you in to half my world, baby, that's the least that I can do. And I don't want to go to work unless you're there when I get back home. No, I don't want to go to work unless you're there when I get back home. And if you're not, then I won't eat, 'cause I don't want to eat alone. Everything I want to do, I only want to do with you. I don't ever want a house and garden in the quiet of a dead-end town. But if that's what you require of me, then I want to settle down. And I don't want kids of mine running round and raising hell. No, I don't want kids of mine running round and raising hell. But I don't care what my kids do if they belong to you as well. Everything I want to do, I only want to do with you. Everything I want to do, I only want to do with you. So come with me and stay with me and be with me everywhere I go. Heute ist der 1. Dezember und für die Fußballfans unter uns ist quasi schon Weihnachten. Sie können es kaum noch abwarten, bis ausgepackt wird, bis zur WM-Auslosungsbescherung. Gleich unser Thema bei Katrin und mir um kurz nach sieben. Und so machen wir weiter.